Ich sehe bereits eine Aufzeichnung laufen, mehrere läuft. Wunderbar. Also, ich begrüße euch alle sehr zur heutigen WUFO-Sprechstunde am 12.10.15. Und gebe, weil es ja bereits 21:01 ist, wie erwähnt, direkt an Seko ab, der was erzählen soll, was letzte Woche so los war bei ihm. Ja, und das ist relativ überschaubar. Ich war am Samstag in München bei der Demo Freiheit statt Angst. Es waren je nach Zählweise irgendwie 500 bis 1500 Leute anwesend. Dass sich da immer Unterschiede ergeben, gehört zum System. Es war eine gute Demo. Ich finde, es war eine wichtige Demo, weil es wieder mal um das Thema ging. Und damit war es, was sich die sichtbaren Aktivitäten der letzten Tage betrifft, eigentlich auch schon. Was ist mit meinen Kollegen? Astrid, habe ich gesehen, ist da Hermi? Ich war letzten Samstag bei der Stopp TTIP-Demo in Berlin und je nach Zählweise waren es zwischen 100.000 und 300.000 Leute auf den Straßen. Erwartet wurden 50.000. Das war ziemlich krass und es war ziemlich geil. Ja, also ich habe deutlich weniger Spektakuläres, weil ich momentan Urlaub habe bis morgen noch. Habe also eigentlich mich hauptsächlich mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Habe aber so eine kleine Anekdote aus meinem freudlosen Alltag. Ich war nämlich heute beim Finanzamt meine Steuererklärung abgeben und der Finanzbeamte sah, aha, ich bin in der Piratenpartei, guckt mich an, sagt, ja, man hört von Ihnen so wenig. Und ich habe ihm dann schlicht gesagt, ist klar, wir streiten uns nicht mehr, das ist dann alles uninteressant. Und er hat dann tatsächlich nachgefragt, was wir denn so machen und vor allen Dingen, wie unser Standpunkt denn zur Flüchtlingskrise sei. Und das ist übrigens was, was mir in letzter Zeit häufiger mal auffällt, wenn man so im Alltag mit Leuten spricht, kommt eigentlich immer erst mal die Frage, ach, euch gibt's noch? Und dann kommt die Frage nach der Flüchtlingskrise. Was habt ihr denn dazu auf der Pfanne? Wie seht ihr das? Wie sind eure Standpunkte? Und ich möchte hier eigentlich nur mal kurz ermutigen, gerne jederzeit zu erwähnen, dass man in der Piratenpartei ist und das dann eben auch nach draußen zu tragen, dass es uns durchaus noch gibt und dass wir auch Standpunkte haben, weil ich finde das recht wichtig, dass man das eben auch so durch den Alltag zieht. Das jetzt so als kleine Anekdote am Rande. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bis morgen noch Urlaub. Jawohl. Kurz und knackig, das wären unsere drei UFOs für den heutigen Abend gewesen. Ich sehe bisher noch niemanden am Saalmikrofon. Dann gucken wir doch mal kurz rüber ins Pad. Wir haben im Pad erst einmal einen Artikel, der diskutiert werden möge. Christoph, ist das deine Frage gewesen oder ist das anderweitig, dass du am Mikro stehst? Nö, ich stelle mich nur schon mal an. Diskutiert ruhig den Artikel erst. Gut, dann machen wir das erst. Ja, genau, es ist ein Artikel aus der Epoch Times, der diskutiert werden soll. Ich habe den jetzt nicht gelesen. Bundesvorstand, was sagst du dazu? Nichts. Also macht es wirklich Sinn, jeden Artikel, den irgendjemand irgendwo, vor allen Dingen irgendwo veröffentlicht, zu kommentieren? Nein, macht es keinen. Also wenn es fundiert ist, okay, dann können wir drüber reden, aber das hier. Ich bin hier nur der Moderator, ich werde dich nicht dazu zwingen, was zu diskutieren. Ja, offensichtlich interessiert Frau Merkel auch nicht, was der gute Mann zu sagen hat, denn das ist, wie er schreibt, nach 4 Wochen sein zweiter offener Brief. Also so what? Aber es ist doch schön, dass die Frau Merkel auch Leute am Hals hat, Okay, die in das gut. Ticketsystem zuschwemmen. Ticketmanager bei Angela Merkel muss ein scheiß Job sein, denke ich mal gerade. Aber gut, Christoph, bitteschön. Ja, es freut mich ja, dass auch UFOs zu aktuellen Themen gefragt werden, dass es nicht bloß mir passiert. Denn ich stehe da schon gelegentlich mal da, so, ja, was sagt denn die Piratenpartei zur Flüchtlingsdiskussion oder zur Flüchtlingsdebatte? Ich kann dir jetzt meine Meinung sagen, aber nicht die Meinung der Piratenpartei. Habt ihr vor, wenn ihr jetzt schon dazu gefragt werdet, euch gelegentlich auch mal zu solch tagesaktuellen Themen zu äußern, auch als UFO, oder bleibt es dabei, dass wir in erster Linie nur Datenschutz und Edward Snowden und andere Dinge machen, für die sich keiner interessiert? Es kommt darauf an, wo. Wenn du mal guckst, unser Blogbeitrag gibt einiges zum Thema her. Es gab in der Vergangenheit Pressemitteilungen auch zum Thema Flüchtlingspolitik. Das heißt, es ist kein Thema, das wir komplett totschweigen, aber dass wir den Fokus anders setzen, halte ich nach wie vor für sinnvoll. Okay. Okay, dann jetzt sehe ich gerade wieder niemanden am Mikro. Dann gucken wir mal in Zeile 15. Wie kam es zur Freigabe des Beitrags zur TTIP-Großdemo in Berlin? Nochmal, wie kam es? Entschuldigung, ich habe das Pad nicht drin. Also steht drin, wie kam es zur Freigabe dieses Beitrags und dann dahinter der Link eben zum besagten Artikel zum Thema Stop TTIP-Großdemo in Berlin. Ich habe auch wiederum persönlich jetzt keine Ahnung, was mit dem Artikel richtig oder falsch sein soll. Es wird nur gefragt, wie es zur Freigabe kam. Schreibe scheint eher was nicht. Ich glaube, den haben Christus und ich freigegeben, aber ich muss nachgucken. Ich gucke nach. Gut, dann darf diese Frage sozusagen erst einmal eine Ehrenrunde drehen und währenddessen gucken wir mal kurz weiter. Ah ja, ich nehme an, dass ich das, dass ich Absatz, also Zeile 16 auf die Frage vorher bezieht, nämlich auf einen Absatz innerhalb dieses Textes und es wird gefragt, ob dieser Absatz eine Position der Piratenpartei darstellt. Welcher Absatz in dem Text? Also die mediale Berichterstattung versucht verstärkt der Anti-TTIP-Bewegung zu schaden, bis sie dürfen nicht die Deutungshoheit gewinnen. Ja, das ist ein Teil des Zitates von Bruno Kramm, das er in seiner Eigenschaft als Landesvorsitzender der Piratenpartei Berlin von sich gegeben hat. Das Zitat ist von ihm selber freigegeben und demzufolge ja. Und es ist tatsächlich so, die PM ist sowohl von Christus als auch von mir freigegeben. Ich bin nicht immer hundertprozentig mit dem, was in einzelnen Zitaten der Leute drin steht, einverstanden. Aber nachdem es in der Regel ihre Aussagen sind wenn da jetzt nichts drin steht, wo ich sagen muss, oh mein Gott, das geht auf gar keinen Fall, dann gilt im Zweifel eher ein großzügiges Freigeben, denn ein Ablehnen. Zumindest wenn generell der Tenor der PM für uns durchaus stimmig ist. Gut, dann Zeile 17. Wie viele Kommentare zu diesem Beitrag wurden gelöscht? Soweit ich weiß, gar keine, aber ich kann auch das nachschauen. Moment. Okay, ich scroll gerade. Ich muss mich korrigieren. Scheinbar zwei. Ja, also zum Thema Stopp TTIP gab es zwei Kommentare, die gelöscht wurden. Hallo? Okay, ja, habe ich gehört. Okay. Ich glaube auch sonst. Ja, passt alles. So, zwei Frage-Antwort, schlicht und einfach. Ja, dann fragt man euch nach eurer Meinung nach eurer Meinung zu einem gewissen Track, den ihr möglicherweise bereits auf Twitter gesehen habt. Ich werde das Lied jetzt natürlich schlecht vorsingen können. Ich nehme aber stark an, dass ich hinter dem Link, der im Patch steht, das Lied Antideutsche von irgendeinem Rapper aus Berlin verbirgt, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Dessen Name wahrscheinlich auch nicht wichtig ist. Ich habe einen Teil des Titels gehört und habe dann irgendwann ausgemacht, weil es nervig ist, aber letztendlich, so what, das ist Kunst, das ist Musik, das ist ein Teil dessen, was unsere Kultur vielleicht ausmacht. Und demzufolge würde ich da andere Maßstäbe anlegen als beispielsweise bei einer Veröffentlichung auf unseren eigenen Medien. Letztendlich ist es aber die Sache des Künstlers und auch des Produzenten und erst irgendwann später unser Problem. Im Augenblick sehe ich keine wirkliche Notwendigkeit, das tatsächlich auch in irgendeiner Form öffentlich zu kommentieren. Ja, aber Jupp hat eine Frage am Mikro. Ja, eher auch noch eine Anmerkung. Ich verstehe nicht, warum unser Bundesvorstand Dinge kommentieren sollten, die andere, vielleicht Piraten oder auch nicht Piraten, spielt überhaupt keine Rolle, in ihrer Freizeit tun. Das ist völlig sinnlos, ganz ehrlich. Darf ich? Ich denke, Diskussionsding ist hier kein Problem, ja, heraus. So, es geht hier nicht um irgendeinen Piraten, es geht hier um ersten Vorsitzenden vom Landesverband Berlin, der erst mit komischen Leuten, die irgendwelchen Querfront-Scheiß machen, auftritt, dann Russia Today ein Interview gibt und jetzt ein Lied produziert, wo dann Israel mal als Apartheidsstaat irgendwie betitelt wird. So. Ja, man kann in seiner Freizeit tun, was man will. Na bitte, aber also. Oxford raus. Stefan, nix da dazwischen reden. Jetzt ist Schreibi. So. Das sind aber politische Aussagen und politische Handlungen, die da getätigt werden. Das ist nicht, ich mach mal ein Lied und mir gefällt die E-Gitarre in dem Track nicht. Das heißt, da stellt sich der Landesvorsitzende vom LV Berlin hin, der wahrscheinlich auch noch Landesvorsitzender ist, wenn die in die nächste Wahl gehen, kuschelt mit den falschen Leuten, und zwar wirklich mit den falschen Leuten. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, das sind die richtigen Leute, aber ich halte Russia Today, ich halte die Ialana und ich halte Padram Shaya immer noch für die falschen Leute und ich halte auch diese Leute, die diesen Text gemacht haben und da kräftigst auf Israel rumkloppen, und zwar nicht als Israel-Kritik. Das ist nämlich Antisemitismus, was diese Leute da feiern. Und wenn man diesen Text auseinander nimmt, sieht man das auch. Und dann ist es eine Frage, welche Stellung man da politisch zu bezieht. Ja, man kann da sagen, wir sagen da nichts zu. Aber dann muss man sich irgendwann auch mal gefallen lassen, dass man solche Sachen einfach nur entweder unter den Tisch kehrt oder totschweigen möchte. Ich finde, es geht einfach gar nicht, was Bruno da abfeiert. Ich verstehe deine Ausführungen, ich kann sie ein Stück weit nachvollziehen, habe aber das Problem, das ist völlig sinnfrei und aus der Vergangenheit erkennbar auch sehr kontraproduktiv ist, hier unterschiedliche Vorstellungen möglichst öffentlich auszutragen. Dass ich keine Interviews für Russia Today gibt, weiß man vielleicht. Für den Fall, dass man es nicht weiß, ich habe mehrere Interviewanfragen von denen abgelehnt, weil es ein Medium ist, bei dem ich keine Notwendigkeit sehe, mich dort zu äußern. Wenn Bruno das macht, dann ist es ein Stück weit seine Entscheidung. Die muss ich nicht unbedingt gut finden, aber ich habe da auch noch keine Möglichkeit und auch keinen Grund zu sagen, böser Bruno, so geht das nicht. Wenn da mehr kommt, dann werde ich auch, Schreibi, versucht dich in meine Situation zu versetzen, solange es irgendwie geht, es nicht in irgendeiner Form zu eskalieren. Wenn sich's nicht mehr deeskalierend behandeln lässt, naja gut, dann muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Aber ich glaube, es schadet uns mehr, wenn wir uns da jetzt öffentlich deswegen fetzen, als wenn wir hoffen, dass sich das gibt wie eine Phase. Aber ich kann es noch nicht wirklich genau einschätzen muss da ein Stück weit gucken, was kommt. Öffentlich muss auch gar nicht. Also an der Stelle reicht es ja auch, wenn du sagst, wir gucken mal und reden mit Bruno, Punkt. Da brauche ich auch keinen Inhalt von dem Gespräch, da muss ja gar nichts hin. Aber die Sache ist einfach, das ist jetzt das dritte Ding hintereinander. So, dass man das nicht öffentlich rumeskaliert und twittert, dafür habt ihr ja mich, das mache ich ja. So, das müsst ihr ja nicht machen. Und das ist halt einfach die Sache, ich weiß halt auch nicht mehr so wirklich weiter. Also entweder er merkt es nicht oder er macht es absichtlich, das wäre schade und schlimm. Er merkt es nicht, wäre nur schade. Aber so langsam frage ich mich, was da noch kommen muss. Ja. Okay, ich guck mal, was da noch kommt. Darf ich noch kurz was sagen? Liebe Inge da unten, primitive Denkverbote, wenn du hier auf Montagabends Pegida-Niveau mit mir diskutieren willst, ignoriere mich einfach. Das ist gesünder für dich und für mein Herz. So, dann gucken wir mal. Nächster auf der Liste, Ditsche. Hallo, alias Nerd aus dem Landesverband Brandenburg. Ich habe eine Frage, Sika, du warst recht schnell im Frontend von WordPress eben, das hat mich beeindruckt. Und jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Wie geht die Löschung von unliebsamen Kommentaren vonstatten? Beratet ihr euch vorher oder hat da einer eine Generalvollmacht oder wie läuft das? Wieso hat dich das beeindruckt, dass ich da schnell war? Das ist WordPress, also es kostet ein paar Mausklicks, um da zu sein. Aber die Frage kann ich trotzdem beantworten. Und zwar ist es so, dass wir mehrere Leute haben, die sich die Kommentare zeitnah anschauen, damit wir eben nicht das Problem haben, dass Kommentare irgendwie erst 24 Stunden oder noch später veröffentlicht werden. Das soll ja zeitnah geschehen. Und da gibt es so ein paar Leute, wenn die etwas veröffentlichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es veröffentlicht, oder es gibt ein paar Leute, wenn die etwas kommentieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es veröffentlicht wird, nicht sonderlich hoch, weil sie sich in der Vergangenheit halt als extrem eskalierend gezeigt haben. Und dann kennt man die Leute. An der Stelle aber muss ich sagen, ich habe nicht gesehen, ob die Kommentare automatisiert gelöscht wurden, weil die Leute schon als dauerhaft nicht tragbar gekennzeichnet waren oder ob das tatsächlich ein manueller Vorgang war. Da müsste ich nachfragen. Nee, ist jetzt auch nicht so wichtig. Also ihr habt eine Banlist, ist klar. Ja, natürlich. Wenn, es funktioniert in WordPress, glaube ich, sogar so, wenn du mal als als Spam oder ähnliches kategorisiert wurdest als Absender, dann wird jedes weitere Posting von dir als Kommentar automatisch auch als gelöscht markiert. Das müsste man aber sehen, wie das bei uns eingestellt ist. Das weiß ich nicht auswendig. Ich bedanke mich. Na klar. So, jetzt muss ich mal kurz, verdammt, jetzt bin ich runtergesprungen. Nein, Wutze ist wieder weg vom Mikro. Dann gucke ich mal kurz. Ja, ich könnte euch jetzt nochmal dieselbe Frage stellen. Würde der Bufo den Track als antizionistisch oder antisemitistisch beurteilen? Ich glaube, das macht jetzt nicht viel Sinn, euch diese Frage zu stellen, weil ich meine, dass ihr ihn nicht wirklich, also du, Seko, hast ja gesagt, dass du ihn nicht gehört hast im Ganzen. Nein, ich habe ihn nicht komplett angehört, ich habe ihn irgendwann ausgemacht. Ich würde die Frage an der Stelle einfach auch nicht beantworten. Es macht keinen Sinn, das Ding jetzt zu beurteilen. Ich finde es ungeschickt, aber ich will in meiner Amtszeit jetzt nicht anfangen und irgendwie öffentlich LVs kritisieren, Landesvorsitzende kritisieren. Das funktioniert nicht. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Das führt nur ins Aus und da will ich nicht hin. Plus eins. Jo. So, von mir schon mal die Info. Wir sind schon wieder irgendwie quasi komplett durch mit der Frageliste. Es ist 21.20 Uhr, also schaut mal, dass ihr euch ans Rednerpult stellt oder dass ihr euch noch Fragen ausdenkt, weil sonst wird das wieder so eine Bufo-Sprechhalbe wie beim letzten Mal und dann fühle ich mich wieder so merkwürdig. Das passt aber zu deiner Lautstärke, du bist nämlich soeben nur noch halb so laut zu hören. Er hat das Mikro verschluckt. Wups, perfekt. Das ist merkwürdig. Jetzt wieder besser? Ja, einmal frei. Komisch. Nur gut, ich glaube, das erledigt damit nämlich auch Zeile 20 und Zeile 21 stelle ich jetzt auch nur, weil danach keine Fragen mehr kommen. Wann erklären wir Twitter zum offiziellen Parteimedium? An dem Tag, an dem unsere Parteifinanzen ausgereicht haben, um eine Mehrheit am Aktienbestand von Twitter, ist Twitter an der Börse notiert? Ja, ich glaube schon, zu kaufen. Bis dahin betrachte ich Twitter als das Medium eines anderen Konzerns und würde einen Teufel tun und es zum offiziellen Parteimedium erklären. Ich finde die Idee, Twitter zu kaufen, sehr reizvoll. Könnte man mal einen Kickstarter für starten? Ja, machen wir ein Pledge. Wäre dann die Frage in Zeile 23 auch beantwortet. Wir machen einfach eine Pledge auf. Pledge? Ja. Ich überlege jetzt... Entschuldigung. Na, ich überlege jetzt gerade, ob ich selber noch eine Frage stellen soll, wenn wir jetzt so verdammt früh fertig sind. Das kannst du immer machen. Ja, das mache ich halt normalerweise nicht, weil wegen Neutralität und so, aber wenn ich jetzt gerade eben schon da bin und ich offensichtlich niemandem die Zeit wegnehme. Ja, also mich würde mal was interessieren und zwar... was fällt euch denn spontan ein an Ideen, Maßnahmen etc., um die innerparteiliche politische Arbeit wieder zu befördern? Also mir geht es halt vor allem darum, dass das AG-Wesen und zumindest also quasi der Teil der Partei, der sich mit Tagespolitik beschäftigt, der daraus Positionierungen erarbeitet, der daraus Positionspapiere, Grundsatzprogrammanträge und ähnliche Dinge schreibt, im Moment wenig da ist. Und mich würde halt interessieren, ich glaube nicht, dass die Leute unbedingt weniger geworden sind, sondern dass dazu im großen Teil einfach zentrale Personen teilweise fehlen, teilweise der Anreiz fehlt, teilweise auch die Perspektive fehlt. Mich würde interessieren, was euch einfallen würde, um den Diskurs über die politische Weiterentwicklung innerhalb der Piratenpartei anzufeuern. Ich überlege gerade, ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber mein Gefühl sagt mir, dass es in der Vergangenheit eigentlich immer so war, dass große Aktivitäten zu dem in dem Bereich erst kurz vor Abgabeschluss eines oder Einreichungsfristende eines Bundesparteitags ins Laufen gekommen sind. Und sobald der Bundesparteitag durch war, ist das auch wieder abgeflaut. Ich kann mich da aber täuschen. Also das ist jetzt wirklich nur mein Gefühl dazu. Wenn das aber so ist, dann haben wir tatsächlich etwas getan, weil wir werden wahrscheinlich im Februar, glaube ich, einen weiteren Bundesparteitag haben, der sich um die Programmentwicklung kümmern will. Und dafür gibt es ja dann wieder was zu tun. Ich kann das gerne mal ein bisschen ergänzen aus Verwaltungssicht. Und zwar haben wir ja bisher immer das Glück gehabt, dass wir jede Menge Zulauf hatten und die Mitglieder eher mehr wurden und alle total motiviert und bei der Arbeit waren. Sprich, das Problem, wie wir Mitglieder zur Mitarbeit motivieren und ansprechen, hat sich bis vor anderthalb oder zwei Jahren für uns ja überhaupt nicht gestellt, denn die Leute waren halt da und haben gemacht. Inzwischen haben wir quasi genau dasselbe Problem wie alle anderen Parteien auch. Also ich merke das zumindest immer wieder auf Kreisebene bei verschiedenen Kreisverbänden, dass da halt auch irgendwie keiner ist, der irgendwie Dinge tun will, und es sind immer nur einzelne wenige, die möglichst viele Aufgaben irgendwie voranbringen. Und diesbezüglich fehlt uns tatsächlich ein System, mit dem wir interessierte Mitglieder irgendwie in die einzelnen AGs verteilen. Es fehlen konkrete Ansprechpartner, es fehlt ein transparentes Kommunikationssystem. Das wird irgendwie ein bisschen schwierig, das irgendwie aufzuziehen, weil sich dann auch Leute zur Verfügung stellen müssen, die Leute irgendwo hin verteilen. Also ich habe in Niedersachsen vor einem Jahr beim Parteitag einen coolen Zettel, einen Flyer gefunden, der neben der Akkreditierung lag. Da konnten Mitglieder ankreuzen, für was sie sich interessieren. Und der wurde dann irgendwie abgegeben und die Mitglieder wurden dann angesprochen von den einzelnen Verantwortlichen. Also wenn wir sowas auf Bundesebene hinbekämen, fände ich das toll. Macht natürlich nur unglaublich viel Arbeit. Und grundsätzlich arbeiten wir zurzeit an Ideen und Konzepten, wie wir die Mitglieder einfach wieder stärker für die Partei interessieren und wie wir sie insgesamt mehr motivieren und so, dass sie auch sehen, es passiert tatsächlich was und das ist nicht alles nur irgendwie ein Krampf hier. Das heißt, ihr würdet mir also in der Hinsicht widersprechen, weil ihr sagt, es liegt weniger an den fehlenden Möglichkeiten als wirklich an den Leuten. Also ich glaube, Möglichkeiten, um in irgendeiner Form politische Dinge zu erarbeiten, Anträge, was auch immer, um Positionen, da haben wir meines Erachtens wirklich genug. Es gibt genug Kommunikationstools, gibt genug Tools, mit denen man arbeiten kann. Man muss es halt einfach nur machen. Okay, gut. Noch eine andere Frage. Ich glaube, Seka war es, der es gerade angesprochen hat. BPT im Frühjahr, gibt es da bereits jetzt mittlerweile weitere Bewerbungen oder eine Entscheidung oder ein Datum? Nicht, dass ich wüsste. Also nicht, dass ich wüsste, dass es weitere Bewerbungen gibt. Eine Entscheidung haben wir noch nicht getroffen. Es gibt bisher tatsächlich nur eine Bewerbung. Und das müssen wir uns dann halt genauer angucken. Gibt es da irgendwie, Astrid, weißt du das? Gibt es da irgendwie eine Frist, bis wann die Bewerbung aufrechterhalten werden kann? Also gibt es da eine Option, die dann irgendwann verfällt? Muss ich nachgucken. Soll ich sofort oder später? Ne, es reicht, wenn wir es nicht verpassen. Alles klar. Wegen Zeitraum könnt ihr also bisher dann, also oder wegen dem konkreten Wochenende könnt ihr bisher dann ebenso wenig sagen wie bezüglich des Ortes. Doch, weil das Ding, glaube ich, steht jetzt im Wiki. Also vielleicht bin ich gerade einfach auch nur blind und stelle hier eine dämliche Frage, aber ich wüsste ihn gerade zumindest nicht. Christoph, du bist gerade nochmal ins Mikro gekommen. Jetzt habe ich genug Zeit rausgeschunden. Ja, ich wollte eigentlich bei dir nachhaken, aber jetzt wollte ich bei dir schon wieder nochmal nachhaken. Also erstmal die eine Bewerbung, die vorliegt, wo wäre denn das? Ich gucke gerade nach. In Lampertheim. In wo? In Lampertheim. Ja, Lampertheim kennt man. Das ist ganz zentral, aber ich weiß bloß nicht gerade wo. Ist das nicht irgendwie so 50 Kilometer nördlich von Karlsruhe oder sowas? Ja, das ist so in dem Dreiländereck Rheinland-Pfalz, BW, Hessen. Ne? Und wie gesagt, also wir müssen es noch durchgucken. Aber die gute Nachricht, das gibt's. Zwischen Darmstadt und Mannheim, grob. Ach, das ist gut, dann weiß ich, wo ich übernachten kann. Ich würde sagen, wir nehmen das. Also in der Nähe von Mannheim. Ich würde sagen, wir nehmen das. So, jetzt gibt es immer noch keine weiteren Fragen, soweit ich das überblicke. Nein, halt, doch, Fragen im Pad, Halleluja, wir haben es geschafft. Haha, also, wie geht es weiter mit dem Bio oder der SMV? Was ist geplant? Also es war geplant, die Hoffnung hat sich inzwischen wieder zerlegt, dass wir da eine Kooperation mit dem LV Berlin machen. Berlin hatte ja bis vor kurzem einen Beauftragten, der da die SMV dort irgendwie rechtskonform und irgendwie ordentlich aufziehen und über die Bühne bringen wollte. Und sofern dies geschehen wäre, hätte ich mich da sehr gerne mit den Berlinern unterhalten, wie wir das und ob wir das im Bund ausrollen dürfen. Nur dummerweise gab es da wohl einige Unstimmigkeiten und der Beauftragte hat seine Beauftragung zurückgegeben und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das da läuft und das ist alles wieder sehr kompliziert. Okay, gut. Und dann haben wir, genau, die Frage nach der Marina Kassel, die kann sogar ich jetzt, glaube ich, mittlerweile beantworten. Das ist, glaube ich, der 12., 13. Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Jo. Genau, das ist also dementsprechend zweites Dezemberwochenende. Ja, gut, jetzt haben wir, glaube ich, genau, wir haben noch die Werbeblöcke. Die hatte ich vorher sträflicherweise unterschlagen. Ich weiß jetzt nicht, möchte jemand die in der ganzen Länge noch mal vorstellen oder sind die da eher zur Kenntnisnahme? Weil ich mir irgendwie die Sinnhaftigkeit eines kompletten Vorlesens, bin ich mir jetzt nicht sicher. Also wofür man vielleicht tatsächlich Werbung machen könnte, wäre die Sache mit den EU-Abgeordneten kostenlos anrufen, um ihn dafür zu sensibilisieren, freundlich ausgedrückt, sich für die Netzneutralität einzusetzen. Da gibt es eine Aktion, die ist da verlinkt. Ich weiß nicht, wer hinter der Aktion steckt, aber ich finde sie erstmal witzig. Zumindest im Ansatz. Ich weiß nicht, ob man als Betroffener das dann auch witzig findet, aber hey, so what. Mhm. Jetzt könnten wir, wie gesagt, ihr merkt vielleicht, ich bin gerade so ein bisschen am Zeit rumjonglieren. Habt ihr denn Fragen an die Basis? Das ist nämlich etwas, was mir letztens mal als Idee kam, ob nämlich vielleicht der Bundesvorstand mal Fragen an die Basis stellen könnte im Rahmen dieses Mumbles. Lustigerweise sind mir letztens zwei Fragen eingefallen für genau diesen Moment und dummerweise habe ich sie mir nicht notiert. Ja, das Gedächtnis lässt halt doch nach mit dem Alter, ne? Weiß jemand, wie weit die Unterschriften, ich lese gerade Zeile 32, weiß jemand, wie weit die Unterschriftensammlungen inzwischen gediegen sind? Also Baden-Württemberg braucht dringend Hilfe. Rheinland-Pfalz, glaube ich, hat das Problem nicht. Die kriegen es hin. Sachsen-Anhalt kann ich im Augenblick nicht einschätzen. Sachsen-Anhalt braucht sowieso Unterstützung. Da wäre es auch gut, wenn jemand denen unter die Arme greifen könnte bei der Koordination. Grundsätzlich einfach mal beim Vorstand melden oder vielleicht auch bei mir, wenn da jetzt Hemmungen bestehen, direkt an den LAVO in Sachsen-Anhalt zu gehen, dann verknüpfe ich das. Oh, wusste die Basis eigentlich schon, dass wir neuerdings auch Spenden via Bitcoin empfangen können? Stimmt, das habe ich gestern auch gelesen. Ja, es gibt also keinen Grund mehr, Bitcoins im Keller versauern zu lassen. Man kann sie direkt an die Partei weiterreichen und wir können dann Politik machen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Man kann im P-Shop Bitcoin kaufen? Nein, man kann Bitcoin... Entschuldigung, Hermin? Nein, guckst du, Pat, Zeile 40 bis 42. Du darfst gerne via Bitcoin spenden. Aber wir haben einen Anbieter, der die dann sofort in Euro... Und zwar beim Eingang der Spende umrechnet und uns auf das Girokonto gutschreibt, weil wir sonst ein Problem mit den Umrechnungskursen für die Parteienfinanzierung haben. Es gibt auf Bitcoin selber keine Parteienfinanzierung, war die Aussage der Schatzmeister. Die Bundesregierung sieht sich wahrscheinlich nicht in der Lage, selbst Bitcoins zu liefern, um die entsprechenden Auszahlungen zu ermöglichen. Ja, auch eine schöne Trollanfrage. So, dann nächste Frage. Jetzt auf einmal fängt es wieder voll an. Was haben wir noch? Was hier wird Neues vom Schatzmeisterclub? Ja, ich habe eine Mail gesehen, habe sie aber noch nicht gelesen. Was mache ich jetzt? Also soweit ich weiß, haben die sich am Freitagabend getroffen und irgendwie über Dinge gesprochen und organisiert. Aber was konkret? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Schatzmeister. Da könnt ihr euch im Krähennest informieren. Da gibt es einen Mitschnitt von letzten Treffen. Ja, nachdem ich alle YouTube-Links, die man mir geschickt hat, angeguckt habe und mir eine Meinung dazu gebildet habe, diverse E-Mails geschrieben habe, Tickets beantwortet habe, an Mumbles teilgenommen habe, dann gucke ich mir das bestimmt auch nochmal irgendwann an. Ja. So, ich habe noch eine Frage im Pad gefunden, und zwar, ob die Marina Kassel 15.2, also jetzt die im Dezember, unter einem bestimmten Motto stehen wird. Jo. Es geht um die kommenden Wahlkämpfe, also um die Orga der Wahlkämpfe, die jetzt anstehen. Ach so, die Frage, ob es wichtig ist, dahin zu kommen. Nö, ist nicht wichtig. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Marina eine völlig überbewertete Veranstaltung ist, zu der eh bloß immer ein paar Leute hinkommen, sich Freitagabend betrinken, Samstagabend betrinken, und sonst nichts tun. Oder so ähnlich. Irgendein Spaß muss man als Vorstand ja schließlich haben. Ich überlege gerade, ob man in der Aufzeichnung Ironie hört. Ey, ich wollte gerade sagen, jetzt legt euch gerade eben so hart euer Image. Da ist der Ruf erst ruiniert und so weiter, ne? Ja gut, man könnte es auch fragen, welches Image, aber gut. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay, was noch? Ja, jetzt haben wir Stand jetzt, glaube ich, aktuell wieder nichts im Pad. Das ist wieder mal jemand, der meinen Namen im Chat benutzt. Wenn auch mit Doppel-R geschrieben. Hatten wir lange nicht. Ich bin da eh ein bisschen überrascht, dass noch nie jemand versucht hat, mich als Moderator da zu faken, aber mein Gott. Man kann ja nicht alles haben. Ein bisschen Prominenz muss ich dem Bufo ja noch lassen. Da kann man auch nicht runterbeißen von. Ja, stimmt. So, na gut, dann Last Call. Stand jetzt immer noch keine neuen Fragen. Ich weiß ja jetzt auch nicht. Dann glaube ich, können wir an der Stelle tatsächlich wieder die Bufo-Sprechstunde beenden. Das ist auch völlig okay. Das muss nicht eine Stunde sein. Wir müssen die auch nicht zwanghaft und verkrampft versuchen zu füllen. Wenn nicht mehr Fragen da sind, dann treffen wir uns nächste Woche Montag wieder. Und wenn es dann wieder nur eine halbe Stunde dauert, ist es auch völlig okay. Für mich ist es wichtig, dass wir dieses Angebot hier aufrechterhalten. Es ist wichtig, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass man hier miteinander plaudert. Ich weiß, dass nicht jeder unbedingt hier ans Mikro kommen will und sich für das, was er hier öffentlich sagt und was ja auch aufgezeichnet wird, möglicherweise hinterher zur Verantwortung ziehen lassen will. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit, das im Zweifel auch ins Pad einzutragen. Also lass uns das Angebot, hier miteinander zu reden, Fragen zu beantworten und auch Kritik entgegenzunehmen und drüber nachzudenken, aufrechterhalten, auch wenn es dann halt nur eine halbe Stunde ist. Das ist völlig in Ordnung. Passt wunderbar. Na gut, dann können wir an dieser Stelle, glaube ich, um 21:37 Uhr offiziell Schluss machen. Ich bitte dann darum, dass die Aufzeichnungen eingestellt werden. Und ich glaube, ich muss jetzt kurz ein Telefongespräch führen. Ich war. Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.